Gespräch 2. Schwester Bettina, ich muss mit Ihnen über die Lagerung bei Frau Solter reden. Ja, worum geht es? Wir hatten in der gemeinsamen Besprechung vereinbart, dass die Dekubitus-Prophylaxe konsequent durchgeführt werden muss. Das wird sie auch. Dann schauen Sie sich doch die Freilagerung der Fersen an. Ich sehe sie nicht. Wir haben gerade das Bett neu gemacht. Wenn bei dieser Hochrisikopatientin mit ihrer Adipositas und ihrem Diabetes die angeordneten Lagerungstechniken nicht durchgeführt werden, dann brauchen wir uns über einen Dekubitus auch nicht zu wundern.